Book 2 53 53 Toko Geschäfte Kami mencari sebuah toko peralatan olahraga. Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen ein Sportgeschäft. Kami mencari sebuah toko daging. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Fleischerei. Kami mencari sebuah apotek. Wir suchen eine Apotheke. Wir suchen eine Apotheke. Kami ingin membeli sebuah bola kaki. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Kami ingin membeli daging asap. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Kami ingin membeli obat-obatan. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Kami mencari toko peralatan olahraga untuk membeli bola kaki. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Kami mencari toko daging untuk membeli daging asap. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Wir suchen eine Fleischerei, um Salami zu kaufen. Kami mencari apotek untuk membeli obat-obatan. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Saya mencari toko perhiasan. Ich suche einen Juwelier. Ich suche einen Juwelier. Saya mencari toko peralatan foto. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche ein Fotogeschäft. Saya mencari sebuah toko kue. Ich suche eine Konditorei. Ich suche eine Konditorei. Saya berencana membeli sebuah cincin. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Saya berencana membeli sebuah film. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Saya berencana membeli kue tar. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Saya mencari sebuah toko perhiasan untuk membeli sebuah cincin. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Saya mencari sebuah toko peralatan foto untuk membeli sebuah film. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Saya mencari sebuah toko kue untuk membeli kue tar. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen.